Einheit 12. Körper und Gesundheit. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Das Bein und der Fuß? Ja, das Bein und der Fuß. Der Arm und die Hand? Genau, der Arm und die Hand. Der Kopf und der Hals? Ja, der Kopf und der Hals. Augen und Ohren? Ja, Augen und Ohren. Der Mund und die Zähne? Nein, nur der Mund. Das Bein und das Knie? Genau, das Bein und das Knie. Die Hand und die Finger? Ja, die Hand und die Finger. Der Bauch oder der Rücken? Der Bauch und der Rücken.